Eine Unzahl an funkelnden Sternen begleitete die vier Mädchen, die jeweils zu zweit auf einem Fahrrad den Feldweg in das kleine Örtchen herunterfuhren. Nun, bei Nacht, wirkte das Haus von Mr. Horowitz fast unheimlich auf sie. Eine Gewitterwolke hatte sich vor den Mond geschoben und es begann zu regnen. Ah, mir ist ein großer Tropfen den Rücken runtergekullert. Ich dachte schon, es würde jemand nach mir greifen. Wir sind doch alle bei dir. Behalte bloß die Nerven, Ben. Da seid ihr ja. Ben, oh, hast du mich erschreckt. Tut mir leid. Kommt, wir haben schon alles vorbereitet. Schwester Sophia wollte auch noch zu uns stoßen. Somit wären wir dann sieben. Sehr gut. Gehen wir in die Wohnstube. Der Raum ist ja fast leer. Guten Abend, meine Damen. Wir haben etwas umgeräumt, das ist richtig. Die Möbel befinden sich jetzt im Schuppen. Und was sollen diese Kreidezeichnungen auf dem Boden? Ein großer Kreis. Und darin sieben kleine Kreise. Und was steht da? Das sind doch Namen. Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, Jehudiel, Seatiel und Barachiel. Das sind die Namen der sieben Erzengel, die uns schützen werden. Und wenn sie keine Christin war? Dann gnade uns Gott. Wir müssen uns in diese Kreise stellen. Das Wesen wird toben, aber solange wir die Kreise nicht verlassen, kann es uns nichts anhaben. Und es kann sich auch nicht auflösen. Es wird in diesem Kreis gebannt sein. Wegen dieser Kreidekringel. Das müssen wir mal im Unterricht ausprobieren. Rede nicht so einen Unsinn, Belle. Kein Wunder, dass Ben uns für Kinder hält. Entschuldigung. Aber es wäre doch sehr witzig, wenn sich Miss Johnson nicht mehr aus dem Kreis wegbewegen könnte. Oder Mr. Bradley. Das war Schwester Sophia. Oh Gott! Bleibt hier! Ich wollte doch gar nicht mit. Und jetzt tötet dieses Monster einen nach dem anderen. Emma, Beth, stellt euch in die Kreise. Ich mache lieber meine Augen zu. Dann brauche ich den Geist nicht zu sehen. Könnt ihr etwas hören? Es ist so still. Ja, sie kommen. Schwester Sophia, was ist da draußen geschehen? Diese Frau... Sie ist mir gefolgt. Sie sieht so grausam aus. Rasch, stellen Sie sich in einen Kreis. Und Mr. Sikorski? Er lockt Sie ins Haus. Hoffentlich will sie nicht mit. Warum bin ich bloß mitgekommen? Weil wir dieser armen Frau helfen wollen, Emma. Sind alle auf ihren Plätzen? Ja. Da ist Mrs. Horowitz. Sie steht im Eingang. Ich weiß, dass dir Furchtbares angetan wurde. Komm zu uns in den Kreis. Wir werden dir helfen. Sie folgt ihm. Sie ist ganz nah. Ich kann nicht. Ah! Emma, zurück in den Kreis. So ist es gut. Die Tote betritt das Haus. Sie sieht noch viel schrecklicher aus als gestern. Mein Gott. Nun sprecht mir im Uhrzeigersinn nach. Nennt den Engel, der vor eurem Kreis geschrieben steht, und bekreuzigt euch dann. Gut. Erlöst sollst du sein bei Gabriel. Erlöst sollst du sein bei Michael. Erlöst sollst du sein bei Uriel. Erlöst sollst du sein bei Raphael. Beth? Ich kann nicht. Dazu müsste ich meine Augen aufmachen. Sie wird dir wehtun. Nein, nein, nein. Beth, du musst die Augen aufmachen und den Satz sagen. Sonst war alles umsonst. Ah, ich kann ihren fauligen Atem riechen. Mädchen, sprich den Satz aus, augenblicklich. Erlöst soll zu sein, weil... Ah, sie sieht mich an. Und mir krabbeln Maden in ihrem Gesicht herum. Sag es. Bei... Sie... Halt... Hier... Gut so. Jetzt du, Emma. Erlöst sollst du sein bei Jehudiel. Erlöst sollst du sein bei Barachiel. Es passiert etwas. Sie verändert sich. Es ist vollbracht, wie bei meiner Schwester. Das Wesen verwandelt sich. Das Böse fällt von ihr ab. Sie zeigt auf die Wand. Aber da ist doch gar nichts. Wie schön sie jetzt ist. Oh, sie löst sich auf. Möge ihre Seele nun Ruhe finden. Das wird sie. Dank euch.